Entschluss und Rechtfertigung. Der Entschluss, meine Jugenderinnerungen an Adolf Hitler niederzuschreiben, fällt mir schwer. Denn die Gefahr, missverstanden zu werden, ist groß. Aber die 16 Monate amerikanischer Haft, die ich im Jahre 1945 als 57-Jähriger über mich ergehen lassen musste, haben meine an sich nicht sehr widerstandsfähige Gesundheit erschüttert. So muss ich die Tage, die mir noch gegönnt sind, nützen. In den Jahren 1904 bis 1908 habe ich als einziger und ausschließlicher Freund an der Seite Adolf Hitlers gelebt, erst in Linz, dann in Wien, wo wir gemeinsam in einem Zimmer wohnten. Obwohl es sich um jene Jahre der Entwicklung handelte, in denen sich das Wesen eines Menschen allmählich ausprägt, ist über diesen aufschlussreichen Abschnitt im Leben Adolf Hitlers nur wenig bekannt geworden, und auch dieses Wenige ist nicht immer richtig. Auch Hitler selbst hat sich, was diese Zeitspanne betrifft, mit einigen ziemlich flüchtigen Bemerkungen begnügt. So nehme ich an, dass meine Ausführungen dazu beitragen können, das Bild, das sich die Zeit von Adolf Hitler macht, zu klären, einerlei von welchem Standpunkt aus man es betrachten mag. Oberster Grundsatz ist hierbei: Ich will die Niederschrift dieser Jugenderinnerungen nichts dazu tun, aber auch nichts verschweigen. Ich will nur sagen, so war es. Deshalb möchte ich auch keineswegs erleben, dass das Buch in die übliche Enthüllungsliteratur über Hitler eingereiht wird. Ich habe daher mit der Veröffentlichung dieses Buches zugewartet, bis sich diese Art von Literatur leergelaufen hat und man damit rechnen kann, von anständigen und sachlich denkenden Menschen ernst genommen zu werden, wenn man ein Buch über Adolf Hitler veröffentlicht. Es wäre falsch, in diesen gemeinsamen Jugenderlebnisse Gedanken und Auffassungen hineinzutragen, die für spätere Lebensabschnitte Hitlers typisch sind. Ich habe mich daher von dieser Gefahr mit peinlichster Sorgfalt ferngehalten und meine Erinnerungen ganz aus der damaligen Zeit heraus niedergeschrieben, nicht anders, als wäre dieser Adolf Hitler, mit dem ich so innige Freundschaft geschlossen hatte, zeitlebens ein Unbekannter geblieben oder im Weltkrieg gefallen. Ich bin mir der eminenten Schwierigkeiten meines Vorhabens, Geschehnisse, die mehr als 40 Jahre zurückliegen, festzuhalten und niederzuschreiben, voll bewusst. Aber meine Freundschaft zu Adolf Hitler trug von Anfang an den Stempel des Ungewöhnlichen an sich, so dass sich Einzelheiten fester eingeprägt haben, als dies bei gleichgültigen Beziehungen der Fall ist. Außerdem aber fühlte ich mich Adolf Hitler zu größter Dankbarkeit verpflichtet, weil es ihm gelungen war, meinen Vater davon zu überzeugen, dass ich vermöge meiner besonderen musikalischen Begabung nicht in die Werkstätte gehöre, sondern auf das Konservatorium. Diese für mein ganzes Leben entscheidende Wendung, die der damals 18-jährige Hitler gegen die Widerstände meiner Umgebung durchzusetzen vermochte, gab unserer Freundschaft in meinen Augen eine höhere Weihe. Auch deshalb blieb mir so viel davon in Erinnerung. Dazu kommt, dass ich, Gott sei Dank, über ein ausgezeichnetes Gedächtnis verfüge, das allerdings vorwiegend akustisch gerichtet ist. Eine große Hilfe bei der Niederschrift des Buches bedeuteten für mich einerseits die erhalten gebliebenen Briefe, Postkarten und Zeichnungen, die ich von meinem Freunde erhielt, andererseits meine eigenen Notizen, die ich mir schon vor langer Zeit angelegt hatte. Wenn unser Volk sein so schwer getroffenes Selbstvertrauen zurückgewinnen will, muss es diesen so opfervollen Abschnitt seiner Geschichte aus sich selbst heraus, das bedeutet ohne Nötigung von außen her, überwinden. Dies aber kann nicht durch Enthüllungen und einseitige Verurteilungen, sondern lediglich durch eine sachliche, gerechte und daher wirklich überzeugende Darstellung der geschichtlichen Tatbestände geschehen. Dazu hoffe ich, im bescheidenen Rahmen dieses Buches einiges beizutragen. Efferding, im August 1953, August Kubitschek.